Hörverstehen. Sie hören in diesem Prüfungsteil zwei Texte und Sie sollen die Aufgaben dazu lösen. Beantworten Sie die Fragen nur nach dem gehörten Text, nicht nach Ihrem persönlichen Wissen. Schreiben Sie Ihre Lösungen zuerst auf das Aufgabenblatt. Am Schluss haben Sie 5 Minuten Zeit, um Ihre Lösungen in den Antwortbogen zu schreiben. Während der Prüfung gibt es Pausen, in denen Sie die Aufgaben lösen können. Am Ende jeder Pause hören Sie dieses Signal. Das Band wird jetzt angehalten, damit Sie noch Fragen stellen können. Während der Prüfung dürfen Sie nicht mehr sprechen.